Okay, komm, Steffen, los, ab, wir müssen. Wohin? Wir müssen jetzt schnell ab in den Aufzug, komm. 13. Etage wieder? Ja, oder? Ja. Bist du bereit? Ja, so bereit war ich noch nie. Ja, dann geht's los. Sie haben Etage 13 erreicht. Etage 13, der Podcast rund um Filme, Games, Serien und vielem mehr. Ihre Gastgeber sind Steffen Liebschner von den Comic Cookies und Bastian Richelzagen von Der Komiker. Herzlich willkommen auf Etage 13. Die Etage 13, Episode 15 mit dem lieben Basti. Und dem lieben Steffen. Hallo. Das läuft wie gefluppt, als hätten wir es geprobt. Oh, scheiße, übersteuert. Hör auf, mich zum Lachen zu bringen. Das ist okay, doch Kacke. Steffen hat heute echt den autoritären Duktus drauf. Ich muss mich dem beugen. Weiter geht's. So. Zack, zack. Was war denn so los in den letzten Monaten? Also, Sir. Also, ich war in Kanada. Es war wunderschön. So, ich würde sagen, du fängst an. Du hast das Spannendere von uns beiden, glaube ich. Ich war in Kanada. Wir haben den Indian Summer volle Kanne abgekriegt. Vor allem war es halt an den Niagara-Fällen sehr, sehr, sehr schön. Also, die ja im US oder im Amerikanischen vielmehr Niagara heißen. Wusste ich auch noch nicht. Wie heißen die? Ja, gelernt. Was? Niagara? Wie heißen das die? Niagara sagt man da eigentlich nicht. Okay, okay. Also wir sagen ja Niagara-Fälle. Ja. Die sagen halt einfach nur Niagara. Okay. Wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, keine Ahnung. Mhm. Genau. Und ja, wie gesagt, voll den Indian Summer noch abbekommen. Wir waren in der Nachsaison dort, das heißt, es war auch nicht zu überlaufen. Wunderschöne Tage abbekommen an den Niagara-Fällen. Also optimal. Hätte besser nicht laufen können. Wir haben dann beide gesagt, es hätte noch ein paar Tage länger sein können an den Niagara-Fällen selbst. Aber Toronto selber war ja auch sehr schön. Also auch da haben wir noch ein paar schöne Tage abbekommen. Haben dann nochmal so ein bisschen, so eine Kurzwanderung unternommen über deren Naherholungsgebiet. Das ist so eine kleine vorgelagerte Inselgruppe, die Toronto Islands. Mm. Die lagen halt günstig bei uns am Hotel. Also die Fähre, die da hinfuhr, lag direkt dran. Von daher konnte man auch relativ einfach darüber fahren. Und ja, also war ein traumhafter Urlaub. War natürlich viel zu kurz, wie immer. Aber war wunderbar. Wie lange wart ihr weg jetzt? Bitte? Wie lange wart ihr weg? Wir waren, eine gute Woche, also 7 Tage. Okay. Waren wir in Kanada. Ja. Und haben in Toronto sogar 2 Disney Stores besucht. Brücke zu dir. Ich bin überrascht. Ja, das, mein Gott, ist das diese lange, breite Erzählung, die du schon bei den Comic-Cookies beim Breedstorm extra zurückgehalten? Wir haben nicht so viel Zeit. Boah, das ist ja fies, so, das bin ich gar nicht gewöhnt, dass du so auf die Tube drückst. Aber du kannst auch gerne da nochmal Rückfragen stellen. Wie viele Rückfragen habe ich? 3. Oh, da muss ich gut auswählen, weil ich hatte gerade schon eine, ich glaube, die ist gar nicht so gut. was hat dir in Kanada am besten gefallen? Die Niagara-Fälle tatsächlich. Also wirklich? Ja. Ist es denn dann wirklich so laut, wenn man direkt vor den Niagara-Fällen ist, versteht man gar kein Wort? Was empfindet man, wenn man vor diesen wahrscheinlich riesigen Fällen steht, oder? Das ist schön. Also es gibt ja verschiedene Wege, sich denen zu nähern. Ja? Das eine ist halt, es gibt so ein Walk behind the Falls. Da läuft man praktisch hinter den Fällen entlang. Da ist es natürlich schon sehr laut. Ja, du bist in so einem Tunnelsystem, was da künstlich angelegt wurde. Das Beeindruckendste ist aber die Bootsfahrt, die direkt da in die Fälle reingeht, mehr oder weniger, also so bis kurz davor, wo man den ganzen Mist abkriegt. Schönes Wortspiel. Also Mist ist ja das englische Wort für diesen Dunst, der halt entsteht, also diesen Tropfendunst halt. Ne? Und auch je nachdem, an welcher Stelle man sich gerade befindet, neben den Niagara-Fällen und wie der Wind kommt, regnet es da halt auch ständig, ja. Aber es kommt halt von den Fällen her. Und wenn die Sonne so scheint wie bei uns so herrlich, hast du halt mehrere so kleine Regenbogen, die sich dann da bilden. Also das ist echt traumhaft, ja. Jetzt noch ein Einhorn und wir hätten es perfekt. Genau. Was habt ihr jetzt eine Rundreise gemacht und euch ganz Kanada angeguckt oder habt ihr euch jetzt auf einen speziellen Teil? Also das hat man ja in einer Woche gar nicht geschafft. Wir haben tatsächlich nur Toronto gemacht, sind von Toronto aus mit dem Greyhound mehr oder weniger in Richtung New York gefahren, ganz grob die Richtung. Und sind dann halt in Niagarafälle ausgestiegen, allerdings auf der kanadischen Seite. Okay. Und ja, das war optimal. Also, wie gesagt, wunderschön. Die kanadische Seite ist vom Gefühl her auch besser als die amerikanische, weil da die größeren Fälle sind. Also. Okay. Ja. Ist das Klischee von Kanada mit den Mounties und Ahorn Serum und alles total ruhig und da laufen nur mal Bären rum? Wie viel Klischee stimmt eigentlich? Ahorn Serum kriegst du natürlich in diesen ganzen, in diesen ganzen Souvenirshops auf jeden Fall hinterhergeschmissen. Mhm. In allen möglichen Formen. Also ich habe mir auch so ein Tütchen Jelly Beans mitgenommen, das Ahornsirup sind. Allerdings nicht so mein Geschmack. Aber naja, gut. Etwas zu süß dann. Aber Ahornsirup, ja, auf jeden Fall. Es gibt auch Mountie-Figuren, aber die Mounties an sich haben wir jetzt gar nicht so gesehen. Weil, wie gesagt, wir waren ja mehr in Toronto unterwegs und da hast du dann schon eine andere Art von Polizei, meine ich. Ich weiß es gar nicht, ob mir da überhaupt mal so richtig eine über den Weg gelaufen ist. Also fahren haben wir es gesehen, aber die berittenen Mounties, die gibt es natürlich in Toronto selbst, was dann weniger. Okay, klar. Ja. Ich hab drei Nachfragen, ich darf ja nicht mehr. Gut, du hast ja vorhin die Disney-Stores genannt. Ich habe auch was mit Disney zu tun gehabt und zwar gar nicht so lange her, es war gestern. Ja. Ich war gestern ganz frisch bei Disney on Ice. Warst du da auch schon mal? Nein. Oh, dann habe ich ja einen guten Vorteil gegenüber dir. Kommt das nicht sogar jetzt irgendwann in deine Nähe? Ich weiß es jetzt gar nicht vom Tourplan her. Wir hatten geguckt tatsächlich, aber es war jetzt nichts, was bei uns so unmittelbar in der Nähe gewesen wäre. Also kein Frankfurt oder sowas. Ich glaube, ich müsste nochmal gucken, was denn jetzt das wäre, was am nächsten wäre. Aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war es sogar das nächste irgendwo bei euch in der Gegend. Ja, dann müsste es das Köln gewesen sein. Wir waren gestern nämlich in Köln in der Längstes Arena. Da ist es jetzt auch noch, glaube ich, heute den letzten Tag. Also es war jetzt irgendwie 3-4 Tage am Stück, gab es jeden Abend Disney on Ice, weil die dafür ja auch so eine kleine Eisfläche aufgebaut haben. Mhm. Es war sehr schön. Ich war zusammen mit, es war ein Weihnachtsgeschenk für kleine Kinder und das ist auch genau die richtige Zielgruppe, muss man einfach sagen. Mhm. Denn kleine Kinder und Disney-Fanatiker werden hier auf ihre Kosten, glaube ich, kommen. Jetzt ist natürlich bei diesem Disney on Ice gibt es einen Film, der dafür total prädestiniert ist, den ich noch nie gesehen habe, wie mir dann erst aufgefallen ist in dieser ganzen Vorstellung. Frozen war nämlich da eines der Hauptthemas und mir ist aufgefallen, ich habe Frozen immer mit Rapunzel neu verföhnt verwechselt. Mhm. Und habe dann mir nachher gedacht, ach, ich kenne den Film ja gar nicht, weil ich kannte auch Olaf den Schneemann nicht und Olaf der Schneemann, als der auf die Bühne geschlittert ist, da sind die Kinder so, oh, Olaf, der ja im Original, also im Original nicht, sondern im Deutschen von Harpe Kerkeling gesprochen wird, das wäre für mich ja schon ein Pluspunkt, den Film anzugucken. Aber Disney on Ice war sehr toll, du kommst da rein in die Längstes Arena, da wirst du erstmal von Merchständen überrumpelt, von überteuertem Essen und sagen wir so, ich habe mir den Merchstand mal angeschaut, ich finde es sehr interessant, dass offizieller Disney-Merch irgendwie von den Stoffsachen her relativ kacke aussehen. Die ganzen Kuscheltiere sahen irgendwie so aus, dass ich gedacht habe, ja, also ich finde jetzt gerade eher so, man sah das Made in China. Ich fand das schon ein bisschen schade. Und sehr hohe Preise. Selbst das Programm, um zu wissen, was dort passiert, hätte 10 Euro gekostet. Und da habe ich dann den Geizhals raushängen lassen und mir lieber mit Popcorn und Cola Light die Kante gegeben, um das dann alles zu ertragen. Ja. Und folgendermaßen aufgebaut ist es. Disney on Ice ist also logischerweise auf Schlittschuh fahrende Filmfiguren. Darunter gibt das Ganze sozusagen eine Hauptgeschichte, nämlich mit Mickey Mouse, Donald Duck, Minnie Mouse und dieser eine Hund Goofy. Die sind im Endeffekt als erstes dabei, die ersten vier Personen. Und Donald will unbedingt einen Film drehen, deswegen hat Donald auch die ganze Zeit auf dem Eis immer so eine riesige Filmkamera. Und zusammen mit Goofy will er das bewerkstelligen. Und Mickey und Minnie versuchen dann mit verschiedenen Geschichten, die darauf hinzuweisen. Das heißt, immer wenn Mickey sagt, jetzt schaut euch mal die nächste folgende Geschichte an, dann wird eine Geschichte präsentiert. Vorgekommen sind, und ich versuche mit meinem tollen Gedächtnis ein bisschen aufzureihen. Natürlich Frozen hat den längsten Anteil im ersten Part bekommen. Es kam König der Löwen, Hakuna Matata, das Lied drin vor. Und kann es wirklich Liebe sein? Mulan kam eine längere Zeit drin vor. Also das, da war ich auch sehr überrascht mit einem sehr schönen, ich glaube Fushu oder wie der Drache, Mushu, wie der Drache nochmal hieß. Der war relativ groß dargestellt durch mehrere Schlittschuhfahrende Leute, der diese Schlange gezogen hat. Und sonst gab es zwischendrin auch noch eine schöne Aufwartung so ganz vieler Disney-Prinzessinnen. Und zwar haben diese Disney-Prinzessinnen sich, also zusammen mit ihren Partnern sozusagen alle vorgezeigt. Da waren dann halt Ariel, die Meerjungfrau, Küss den Frosch, die beiden aus New Orleans und so weiter und so fort. Waren, glaube ich, 6 Pärchen insgesamt mit dabei. Und es gab, auch Pinocchio war dabei. Es war auch sehr schön. Also es haben sich eine Reihe von Geschichten zusammengefunden. Die Figuren selber sollten es tierische oder lustige Figuren gewesen sein, sind meistens dann halt Leute in entweder Stoffkostüm oder mit einem Plastikkopf auf dem Kopf. Ist halt okay. Ich finde, für Kinder ist es vollkommen in Ordnung. Meine Freundin meinte nachher ein bisschen sarkastisch, also war für 47 Euro ein Ticket schon ein bisschen viel, weil die zweite Hälfte ging auch relativ schnell vorbei. In der ersten Hälfte haben sie fast ganz Frozen, also haben sie die ganzen Frozen-Filme nacherzählt. Ja. Dann gab es eine 10-minütige Pause. Und dann kam gefühlt eigentlich nur noch eine Viertelstunde Content. Oh, ich dachte Content, ekelhaft. Für Inhalt. Und Handlung. Hilfe. Und dann war es das im Endeffekt schon. Ich muss sagen, ich fand es schön. An den richtigen Stellen hat es auch wieder mich als alten Disney... Achso, Toy Story war zum Beispiel auch dabei. Hat es mit einem Freund in dir... tolle Dinge dabei gewesen, die mich an meine Vergangenheit mit Disney-Filmen erinnert hat. Ich kann halt mit Frozen noch nichts anfangen, weil ich es nie geguckt habe. Aber ich wollte mir jetzt eigentlich jetzt Frozen anschauen. Und deswegen guck dir Disney und Eis an. Ich glaube, du wirst auf deine Kosten kommen. Und für dich habe ich, glaube ich, sogar ein Video, ein Foto. Ich glaube, das Video muss ich gucken, ob ich das hochgebe. Werde ich, glaube ich, auch mal bei uns veröffentlichen, weil ich extra Goofy aufgenommen habe in einer Szene, der eine schöne Stolper-Szene hatte. Ja, den habe ich schon gesehen. Apropos Pixar. Ja. Da bist du ja fremdgegangen, mein lieber Freund. Bitte? Mit Pixar bist du ja fremdgegangen. Fremdgegangen. Hilf mir auf die Sprünge. Jetzt weiß der noch nicht mal mehr, was er in seinem eigenen YouTube-Channel macht. Sorry, ich schreibe seit 5 Tagen an einer Geschichte rum. Ich bin total im Tunnel. Aber ich glaube, ich weiß, was davor du meinst. Davor hattest du mit einem Kollegen von Comic Fan 86... Ja, genau, einer von denen war so großer Pixar-Film. Aber ich habe eine nette Überraschung für dich, die hatte ich mir eigentlich für diesen Podcast aufgenommen. Aber weil wir so schnell dran sind, mache ich jetzt nicht den großen Tamtam, den ich sonst machen würde, mit Kärtchen ziehen und sonst was. Zack, ich wollte mit dir eigentlich gerne, das war jetzt nur Pixar, aber es fehlen ja noch ganz viele Disney-Filme, die wir natürlich nicht erwähnen würden, die mir sehr am Herz liegen würden. Die würde ich gerne mit dir zusammen machen, wenn wir uns das nächste Mal treffen. Aber das besprechen wir nach dem Podcast und ich wirke das jetzt einfach ganz schnell ab. Viel Spaß, das ist jetzt mein Geschenk. Hier, Steffen, ich freue dich jetzt ganz schnell, du hast eine Sekunde Zeit. Danke. Und jetzt, okay, weiter Moment, geht's. Jetzt muss ich kurz noch was vorbereiten. Und zwar gehe ich ganz kurz mal hier was gucken und sage das da und das da und sage dann, Moment, ich habe das gleich. Ich könnte ja versuchen, mir einen Granatapfel zu stellen. Die Technik, die begeistern. Hä? Ich könnte versuchen, in der Zeit diesen Granatapfel zu stellen. Sage ich jetzt mal, Achtung, Position 4, ich hoffe, das passt. So, jetzt, wenn du jetzt mal in unser tolles Trello reinguckst, da ist da gerade was aufgetaucht. Ja. Und das sage ich jetzt mal ganz schnell. Ich miete die 13. Etage. Ah, okay. So, und du darfst jetzt vorlesen, was das bedeutet. Okay, ich lese es gerade vor. Ich miete die 13. Etage. Steht da. Ist da was auf der Karte noch drauf? Bitte mal drauf. Ach so. Okay. Diese Technik heutzutage, ne? Das ist, also... Okay, ich während einer laufenden Episode haben Basti und Steffen jeweils die Möglichkeit, die laufende Aufnahme zu beanspruchen. Soll ich das so im Neo-Magazin Ralf Kabelka-Stil machen? Ja, dann ist es ein bisschen mentiert. Während einer laufenden Episode haben Basti und Steffen jeweils die Möglichkeit, die laufende Nahaufnahme zu beanspruchen. Im Endeffekt wie Erdogan die Türkei. Dazu muss der Satz, ich miete die 13. Etage, deutlich ausgesprochen werden. Die Beanspruchung dauert über die restliche Dauer der Episode an, in denen der Mieter vom regulären Ablaufplan abweichen darf und den weiteren Ablauf der Episode gestalten darf. Der Mieter der laufenden 13. Etage muss nach der beanspruchten Episode mindestens 3 Episoden abwarten, bis er wieder eine Beanspruchung ausrufen darf. Kommen Basti und Steffen bei einer identischen Episode auf die Idee, diese beanspruchen zu wollen, ist derjenige der Mieter, der den Satz zuerst gesagt hat. Es darf pro Episode nur einmal gemietet werden. Also wie ein Stundenhotel im Endeffekt, nur in der 13. Etage. Ja, ja, und du hast jetzt gerade den Satz gesagt, oder was? Gegabert. Also du hast jetzt den Satz gesagt, oder was? Genau, ich habe den Satz jetzt schon gesagt, gerade eben. Ist das nicht eigentlich ein bisschen cheaterisch, wenn ich die Regeln ja erst jetzt kennengelernt habe und du jetzt den Satz jetzt sagst? Das ist der Überraschungsmoment des ersten Mal, ne? Ach so, das erste Mal war wirklich ein Überraschungsmoment. Ich weiß nicht, wie ausgegangen ist. Du hast mich ja auch schon oft genug überrascht hier in der 13. Etage. Dachte ich, jetzt drehe ich den Spieß mal rum. Ich schmeiß jetzt mal eben mein Konzeptbuch dann weg. Das darfst du heute weglegen, genau. Weil wir spielen heute mal was. Mhm. Und zwar muss ich das wiederum auch erstmal heraussuchen, weil wir sind ja super vorbereitet. Kennst du eventuell ein Spiel, das so heißt? Moment. Na, sag doch den Namen, ist doch für die Zuschauer blöd, wenn du mir was zeigst. Ich sehe Backstories. Sind das Stories über meinen Rücken? Black. Ach, Blackstories, okay. Schwarz. Du als alter Spielefreak kennst? Ja, natürlich, kenn ich. Kennst du. Dann darfst du dir jetzt raussuchen, aus welcher Kategorie wir was machen. Ich hätte anzubieten die Original Black Stories, die Black Stories Movie Edition. Warte mal, Moment, was habe ich denn da? Die Real Crime Edition, die Movie Edition oder die Mittelalter Edition? Okay, dann nehme ich die Movie Edition, weil ich glaube, bei der muss man die Filme raten, oder? Oh, furchtbar. Da kann ich jetzt mein Filmwissen auf Stand bringen, was wahrscheinlich total. Das sind wahrscheinlich total veraltete Dinge, die da drin vorkommen, aber wir gucken mal. So. Jetzt was von Disney, bitte. Ich nehme mal einen Olaf. Ich bin heute gnadenlos übersteuert, glaube ich. Ich? Derjenige, der sich freut, der darf, der das schneiden muss. Ich war kurz zu nah am Mikro. Kurzer Disclaimer: habe ich ja beim Dings auch schon mal gemacht, bei Comic Cookies. Ich habe ein bisschen Alkohol getrunken. Ich war nämlich auf dem Martinsmarkt. Jetzt gerade? Ja. Und jetzt hast du so ein rotes Gesicht. Da gab es Glühwein. Also der Weihnachtsmann. Falls ich so ein bisschen durcheinander komme, möge man mir das verzeihen. Deswegen machst du so auf Zeit. Du willst jetzt nicht dich vertun. Noch mehr als sonst, ja. Jetzt müsste ich erst mal kurz das Rätsel lösen. Kleinen Moment, das können wir ja dann wie gesagt rausschneiden. Also. Ich mache mal eben eine Alkoholkontrolle-App an. Du kannst aber schon mal überlegen. Also ich sag dir schon mal, um was es geht. Feurige Liebe. Mhm, feurige Liebe. Ja, der Polizist ist der Diebin hart auf den Fersen. Da, nun hat er sie in die Enge getrieben. Doch die Diebin sagt nur lächelnd, ich wusste auf Anhieb, dass es zwischen uns funkt. So, das wäre das Rätsel. Jetzt muss ich erst mal kurz gucken. Mhm. Also, bei Feurige Liebe habe ich natürlich erstmal dran gedacht. Moment. Ich darf noch gar nicht nachdenken, okay. Du darfst leise nachdenken, aber ich muss erstmal kurz lesen. Achso, ich darf nicht laut nachdenken. Das ist natürlich schön für den Podcast. Nein, du darfst gleich laut. Ach Mann. Lass mich doch einfach erstmal kurz lesen. Ich will lesen, Mann. So. Ja, schön. Es ist aber. Mhm. Nun gut. Ich wüsste nicht, wo das da vorkommt, aber okay. Schauen wir einfach mal. Also. Hast du schon irgendeine Idee? Du weißt ja, Ja-Nein-Fragen. Also. Bei Feurige Liebe hatte ich ja zuerst an die Liebe gedacht, die man findet, wenn man sehr scharfes Essen gegessen hat. Aber du hast ja gerade schon vorgelesen, worum es geht. Du als alter Spieleprofi, erklär doch noch mal ganz kurz das Spiel erstmal. Black Stories, du hast rausgeholt, deswegen erklärst du es natürlich. Ja, ich weiß aber nicht, ob ich das so schön erklären kann wie du. Also es geht darum, man schildert einen Sachverhalt oder man schildert eine Begebenheit und derjenige und die die Ratenden müssen im Grunde erraten, was da jetzt eigentlich genau passiert ist. Genau, und in dem Fall bei der Movie Edition, wie gesagt, glaube ich, den Filmtitel? Ja. Oder muss ich auch die, na gut, ich werde ja wahrscheinlich auf die Begebenheit kommen. Ach so, und man darf, wie du schon gesagt hast. Ja, okay, jetzt ergibt es Sinn, aber den Film habe ich einmal gesehen. Aber mal gucken, ob wir drauf kommen. Ja, ich habe jetzt das Gefühl, das ist ein eher älterer Film. Aber ich darf auch nur Fragen stellen, auf die mit Ja oder Nein geantwortet werden darf. Und dementsprechend ist das so ein bisschen wie bei Wer bin ich ohne Post-its. Ja. Wenn ein Nein kommt, ist der Nächste dran und ich bin der Nächste, also bin ich eigentlich immer dran. Das freut mich. Deswegen kann ich auch ganz doofe Fragen stellen. Wir haben nur noch. Eieiei. Nee, wir haben ja genug Zeit. Mal gucken. Ach, jetzt haben wir genug Zeit auf einmal. Jetzt haben wir genug Zeit. Ja, Moment schon. Also, es läuft ja erst 20 Minuten. Also, ein bisschen haben wir schon noch. So, also. Der Timer tickert trotzdem runter. Ich muss ja Fragen stellen. Und zwar hätte ich die Frage, also es geht darum, dass sich zwei Leute lieben und diese Liebe ist irgendwie feurig. Ist das korrekt? Nein. So habe ich die Karte verstanden. Nein, darum geht's also nicht. Aber so hieß doch die Überschrift, oder? Geht da nicht draus hervor. Bitte? Geht da nicht draus hervor. Ach so. Aber es sind zwei Liebende. Nach Bastian Pastewka-Definition. Nein. Sie lieben sich also nicht. Das weiß ich nicht. Also das steht da nicht. Das geht da nicht draus hervor. Ich weiß nur, was auf der Karte steht. Ich habe nicht recherchiert. Ich dachte, du hast den Film einmal gesehen. Okay. Also du weißt nicht, ob sie ein Liebespaar sind. Kannst du nochmal vorlesen? Ich habe jetzt schon wieder vergessen. Der Polizist ist der Diebin hart auf den Fersen. Da, nun hat er sich in die Enge getrieben. Doch die Diebin sagt nur lächelnd, ich wusste auf Anhieb, dass es zwischen uns funkt. Mhm. Okay, also, Dieb verfolgt, Polizist verfolgt Diebin. Ja. Und sie wird wahrscheinlich mit dieser Aussage sich irgendwie aus der Affäre des Verbrechens gelockt haben. Ist das richtig? Ja. So. Hat diese ganze Sache etwas mit Feuer zu tun, um das Naheliegendste auszuschließen? Ja. Okay. Mit Strom? Ja. Okay. Dieser Polizist steht aber in keinem Verhältnis zu der Diebin. Nein. Genau, das wollen wir nur vorerklären. Wir müssen ja wissen, den Tatbestand müssen wir erklären in dem Fall. Hat die Diebin etwas vorbereitet, damit sie sozusagen von den Polizisten nicht ergriffen werden kann? Unmittelbar, ja. Okay. Ist das Verbrechen, was sie begangen hat, von Belang? Steht das auf der Karte auf Deutsch? Nee, aber für das es war nicht Teil des Plans des Verbrechens. Nochmal, was? Es war kein Teil des Plans für das Verbrechen. Okay. War nicht vorausgeplant, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Hat diese Diebin das alleine erledigt? Ja. Mhm. Ist das eine bekannte Meisterdiebin? Ja. Mhm. Eine weibliche bekannte Meisterdiebin. Das ist ja schon mal mein Genre. Das ist mein Lieblingsgenre bei Netflix. Da gehe ich immer nach bekannte Meisterdiebin. Da fällt mir sofort nur Jean die Meisterdiebin ein, aber das ist leider ein Anime. Das bringt uns hier gar nichts. Das ist nämlich ein Realfilm, nehme ich mal an. Siehste? Die Diebin wird von einer sehr, sehr bekannten Schauspielerin gespielt. Ja. Ha. Dann kommen wir doch mal darüber. Warum ihre beste Rolle? Die beste Rolle. Aha. Nicht die beste Rolle. Nicht die beste Rolle, okay. Nicht die beste Rolle. Diese Diebin, deren die Schauspielerin, die es zeigt, fängt mit dem Buchstaben J an. Was? Buchstabe J, wie Jesus. Jetzt nochmal für die Schauspielerin. Für die Schauspielerin, warte mal. Die Schauspielerin war, wie hieß sie denn? Nein, nicht mit J. Okay, ich gehe schon. Hierüber geht's also wohl nicht. Scheiße, so eine Frage jemanden mit Namensgedächtnis wie ein Sieb zu fragen. Und Weihnachtsmarkt-Illusion. ja. Martinsmarkt übrigens. Was denn? Martinsmarkt. Ah, heißt das bei euch Martinsmarkt? Weil hier in der Nähe heißt es Martini-Markt, lustigerweise. Ja. Also die Eröffnung. Krass, das ist ja echt, wie ähnlich sich das ist. Der Polizist, schnappt er die Verbrecherin zum Schluss? Nö. Ha, das ist ja schön. Also, ich vermute sie ist erfolgreich. Nein. Ja, okay, sie ist also erfolgreich. Könnte man so vermuten. Ging es bei ihrem Verbrechen um einen Raub? Ich vermute mal ja, wenn es eine Diebin ist. Okay. Ich glaube, ich muss mal auf die Art des, des, was sie gemacht hat, wo man darauf hinweisen. Hat das mit einem Raum zu tun, was sie da macht? Nee. Hat das irgendwas mit Personen zu tun? Hat sie irgendjemand korrumpiert oder sonst irgendetwas? Nein. Auch nicht. Also sie hat weder was mit einem Raum noch mit Personen gemacht. Das ist auch irrelevant. Auch noch irrelevant. Ich habe gedacht, ich muss rausfinden, was für ein Coup. Ich dachte, ich muss wissen, was für ein Coup sie durchgezogen hat. Nee. Ich will was anderes wissen. Ja, ich will wissen, wie sie ihn wie sozusagen sich der austrickst. Druck, oder wie das, wie sich Folgendes erklären lässt. Der Polizist ist der Diebin hart auf den Fersen. Ja. Da, nun hat er sie in die Enge getrieben. Doch die Diebin sagt nur lächelnd, ich wusste auf Anhieb, dass es zwischen uns funkt. Okay, hat sich der Polizist dann nachher in sie verliebt? Nein. Okay. Also, es kann sogar sein, dass das so war, aber das ist für die Rätselslösung irrelevant. Aha. Zwischen uns beiden funkt es. Ich hatte dich gefragt, ob es was mit Feuer zu tun hat, ne? Ja. Hat sie ein Feuer gelegt? Nein, nicht direkt. Okay, hat sie einen Mechanismus vorausgesetzt, der ein Feuer entstehen lässt? Komm mal ein bisschen von dem Feuer weg, sag mal das, was du kurz davor gesagt hast oder sagen wolltest. Ja, hat sie einen Mechanismus in Gang gesetzt für irgendetwas? Du hast, bevor du Feuer gesagt hast, wolltest du ein anderes Substantiv benutzen. Scheiße mit diesen freudschen Versprechern, ne? Da kann man sich nie dran erinnern. Nee, der hat den Freud mich schon wieder weggenommen. Jetzt denke ich schon wieder an Penisse, weil ich wieder bei Freud bin. Du wolltest statt Feuer eigentlich was anderes sagen, gerade eben. Strom! Ja? Elektrizität, ja, aber ich soll ein anderes Verb suchen. Du wolltest eigentlich was anderes sagen, immer noch, aber ja, okay. Denk mal da in die Richtung, ja? Strom und Elektrizität. Mhm. Ja. Hat sie einen Mechanismus in Gang gesetzt, der was mit Strom zu tun hat? Ja. Ja. Also ein Mechanismus nicht, naja gut, die hat was ausgelöst, ja. Ja. Ach so, hat sie Superkräfte? Nein. Gut, okay, dann haben wir das schon mal geklärt. Beruht das auf einer wahren Begebenheit? Nein. Definitiv nicht. Okay, alles klar. Aber wobei, also die Art und Weise kann ich mir schon vorstellen, dass das so funktionieren kann. Ja, hat der Strom den Polizisten gegrillt? Nein, das nicht. Okay. Aber jemand anderes? Nein, auch nicht. Auch nicht. Der Strom hat keinem Schaden zugefügt. Mhm. Ja. Hat sie irgendwas unter Strom gesetzt, das er nicht kriegen sollte? Dass er was? Hat sie irgendwas unter Strom gesetzt, was er nicht kriegen sollte? Nein. Hat sie sich in einen Raum begeben, in dem sie voller Strom war und er hat sie nicht bekommen? Aha. Nee, so würde ich es jetzt nicht sagen. Also noch nicht so ganz. Okay, ich werde jetzt darauf rumstochern. Also sie hat nicht den ganzen Raum unter Strom gesetzt. Geh mal von dem Raum weg, das ist völlig wurscht, ob das in einem Raum war oder irgendwo draußen. Ja, okay. Hat sie irgendwas unter Strom gesetzt, damit er nicht an sie rankommt? Ja. So. Aber was? Ja. Hat sie etwa ein Objekt unter Strom gesetzt? Nein. Indirekt. Also, jetzt müssten wir Physik studiert haben, ne? ich sag mal so, du hast es fast. Also ich sag dir jetzt, was es war. Und du musst aber noch den Film erraten. So, machen wir's. Oh, okay. Also die Diebin meint es wortwörtlich. Sie hat also die Aussage mit den Funken, ne? Oder was war das? Ja, ich wusste auf Anhieb, dass es zwischen uns funkt. Also das meinte die Diebin wortwörtlich. Sie hat ein elektrisches Kabel aus einem Gerät gerissen. Das Kabelende versprüht gefährliche Funken, wenn es mit Metall in Berührung kommt und hält den Polizisten auf Distanz. Mhm. Ja. Und jetzt soll ich den Film dadurch wissen. So, jetzt möchtest du noch erraten, welcher Film das war? Ja, möchten ist eine andere Frage, aber... Doch, du möchtest das. Was? Doch, du möchtest das. Ich möchte das. Weil ich habe ja die Etage 13 gemietet. Ja, natürlich. Ich möchte das unbedingt, weil Stefan hat die Etage 13 gemietet. So ein bisschen Disclaimer gerade mal. Das, also die Idee ist natürlich nicht neu und die ist natürlich so ein bisschen entliehen von einem Was, wenn ich, ein spontan Was, wenn ich du wäre. Okay. Oder wenn ich du wäre, ne? Du weißt schon, dass du damit die Büchse der Pandora geöffnet hast, weil du mich kennst, oder? Jo, aber ich gut. Weiß, aber dann ist die nächste Sendung vielleicht im Arsch, aber dann musst du erstmal wieder drei Episoden durchhalten. Ich glaube eh, dass ich da nicht mehr dran denken würde nach einer Episode, wie ich mich kenne. Aber okay, ich soll den Film erraten. Ja. Genau, also sie hat irgendwo ein Kabel rausgerissen, damit ist dann alles unter Strom. Ist das der Film ein Thriller? Nee, würde ich so jetzt nicht sagen. Ist kein Thriller. Ist es ein Krimi? Auch nicht so direkt. Ist es ein typischer Gangsterfilm? Auch nicht so direkt. Auch nicht. Ist es ein Drama? Auch nicht so direkt. Liebesfilm? Also ich würd ihn durchaus als Drama bezeichnen, aber aus völlig anderen Gründen. Du würdest ihn als was? Als Liebesfilm bezeichnen? Nein, als Drama. Als Drama? Aber aus völlig anderen Gründen. Ja. Geht es in dem Film hauptsächlich um diese Diebin? Ja. Okay. Hat der Film denselben Titel wie die Verbrecherin, die wir suchen? Ja. Toll, vielleicht war es Jane, die Meisterdiebin. Und das ist ein Film, den ich einfach nur einen Namen im Kopf habe. Sehr gut. Es ist ein älterer Film, also vor 2000? Ich glaube, der war nach 2000. Er war nach 2000. Meine ich zumindest. Aber es ist nicht Mila Jovovich, dann hätten wir den Film ja sofort. Dann wäre es ja Resident Evil und es hätte gar nichts damit zu tun. Wie du schon sagst, es hätte gar nichts damit zu tun. Also es ist nicht Mila Jovovich. Nein, es ist nichts mit Mila Jovovich. Vielleicht kannst du erstmal die Hauptdarstellerin raten. Ja, ich hatte zwischendurch schon probiert. Ist die Hauptdarstellerin zum Zeitpunkt des Films, war die da älter als 20? Oh, Kerle, was sagst du denn? Ja, bestimmt. Ja, bestimmt, okay. Gehört sie einer zu den am meisten verdienenden Schauspielern? Schienrinnen. Das weiß ich jetzt gar nicht. Kenn ihren Kontostand nicht. Mhm. Laut Vorstellung weiß ich es auch nicht, keine Ahnung, aber ich könnte es mir mal vorstellen, ja. Ja, macht sie regelmäßig Filme? Alle zwei Jahre? In letzter Zeit glaube ich nicht mehr so. Okay. Also zumindest vom Gefühl her. Aber ich kann dir noch einen Tipp geben. Sie hat was als erste Schauspielerin geschafft. Nicht mit diesem Film. Ach so. Mhm. Sage ich gleich dazu, aber sie hat als erste Schauspielerin was geschafft. Ist sie schwarz? Ja. Ist es Halle Berry? Ja. So, das Problem an Halle Berry ist ja, dass ich, glaube ich, nicht alle Filme gesehen habe, aber ich habe zum Beispiel Gothica gesehen. Ist er das? Nein. Gut, weil das auch ein Horrorfilm ist. Das hättest du ja dann auch, dann hätte ich mal nach Horrorfilmen fragen sollen. Ist es Monster Ball? Nein. Okay. Glaubst du, dass ich diesen Film gesehen habe? Da bin ich mir nicht sicher. Also gut. Ich, vom Nerdfaktor her würde ich sagen ja, andererseits würde ich sagen vom Nerdfaktor her nein. Super. sie hat aber nicht zufällig ein X auf ihrer Brust in diesem Film. Nein. Gut, das hatten wir aber auch vorhin schon geklärt mit den Superhelden-Sachen. Die Halle. Moment. Das mit den Superhelden-Sachen ist immer so verallgemeinert. Also nur, dass sie keine Superkräfte hat. Ach so, ja, Entschuldigung. Ja, ja. Ist es Catwoman? Aha. Gut, dass ich den nie gesehen habe. Huh, Glück gehabt. Den hast du nie gesehen. Was? Den hast du nie gesehen. Nee, aber jetzt weiß ich, warum ich ihn nicht sehen sollte. Ja. Wobei jetzt die Szene eigentlich ganz gar nicht so schlecht klang. Wie ging das dann aus? Was war der Polizist? Keine bekannter Ahnung. Polizist? Ich war das James Gordon? Ich habe den einmal gesehen. Ich weiß es nicht mehr. Es ist ein fürchterlicher Film, oder? Ja, ja, er ist mir nicht im Gedächtnis geblieben. Schlimmer als Green Lantern oder... Ich weiß, du bist da befangen. Ja, also laut meinem Gefühl schon. Ja, vom Gefühl her auf jeden Fall. Ah, gut, ist ja auch eine Herzensfigur für dich, ne? Ha? Ja, sehr schön. Ist ja auch eine Herzensfigur für dich, der gute Green Lantern. Ja, klar. Steffen, ich bin bereit. Catwoman normalerweise auch, weil mit Batman-Universum verknüpft. Aber die Adaption war einfach nur meh. Okay, ja, krass. Krass. Ja, ich bin bereit. Wollen wir also, noch eins? Ich weiß ja nicht, was du jetzt machen willst. Wollen wir noch eins? Ja, das entscheidest du. Du hast die Etage 13 gemietet. Stimmt. Dann machen wir noch eins. Okay. Du darfst auch die Kategorie bestimmen. Also, wenn du es möchtest. Entschuldigung. Ja, wir bleiben mal Meister. Dabei, weil ich finde diese Kombination mit dem Film gar nicht mehr so schlecht für uns. Okay, Podcast. I'm ready. Und jetzt verspreche ich was. Den werde ich jetzt erraten. Hoffe ich. Schön, dass du auf ein Versprechen hoffst. So, ja. Das Einbrecherwerkzeug heißt das Ganze. Ja. Für seinen Einbruch benötigt der Einbrecher Kaugummi, Abführmittel und ein Poster. Mhm. Oh, ich glaube, ich weiß, was es ist. Ja. Ich weiß es genau, was es ist. Aber ich habe den Film schon. Also ich habe den Film schon, ohne dass ich ihn gelesen habe. Ja, ich hatte es mir schon bei deiner Reaktion schon fast gedacht, dass du es vorher wusstest. Aber lass mich kurz noch den Text lesen. Du kannst ja, dir schon mal überlegen. Ich werde leise überlegen ab jetzt. Ja, genau. Alles klar. So, bereit? Ja. Nochmal den Sachverhalt? Bitte? Für seinen Einbruch benötigt der Einbrecher Kaugummi, Abführmittel und ein Poster. Mhm. Wie stellt er seinen Einbruch oder sein Corpus Delicti, wie stellt er das an? Seinen Einbruch. Ja, genau. Kurze Frage nur vorneweg, damit ich es einfach nur weiß. Ist dieser Film, über den wir spielen, aus der Oceans-Reihe? Nein. Gut, das wollte ich nur wissen, weil es kam mir auch jetzt nicht gerade bekannt vor aus der Oceans-Reihe. Aber mir kam die Kombination lustigerweise sehr, sehr, sehr bekannt vor, nämlich Kaugummi, Abführmittel und Poster. Mhm. Vor allem Kaugummi und Abführmittel kommen mir da sehr, sehr bekannt vor. Aber ich möchte nicht so unfair sein, jetzt in ein wildes Film reingehen. Ich möchte jetzt erstmal überlegen, ich muss mir jetzt eine Theorie überlegen, wie dieses Verbrechen zustande gekommen sein könnte. Mhm. Ich meine, das klingt eigentlich nach einem typischen Samstagabend von mir. Kaugummi, Abführmittel und Poster. Also ich hänge ein Poster auf, nehme Abführmittel und esse dann noch ein Kaugummi. Aber es ist ja nicht hier mein Samstagabend, sondern ich muss überlegen, was für ein Verbrechen begangen wurde. Also deswegen ist die Reihenfolge hier die falsche. Hat der Kaugummi, der wird zwar gekaut, hat aber noch eine spätere Bewandtnis. Bitte und was? Hat der Kaugummi später noch eine Rolle? Ja, ja. Klebt dieser Kaugummi irgendwas fest? Ja. Klebt dieser Kaugummi zufällig eine Bombe oder ähnliches fest? Nein. Eine Gerätschaft? Nein. Nein. Dieser Kaugummi, wird hier irgendwo hingeklebt, damit das Leute nervt? Nein. Okay. Ist dieser Kaugummi irgendwie speziell oder ist es ein reines Huba-Buba? Es gibt auch noch andere tolle Kaugummis. Die ist das ein Frage, spezielles Kaugummi oder ist er einfach nur so scheiße wie Huba-Buba oder Rick Spermit? Diese Frage beantworte ich noch nicht mal. Was denn? Ist das ein Explosiv-Kaugummi, wollte ich damit fragen. Nein, also, es ist ein ganz normaler, stinknormaler Kaugummi. Welche Marke? ich hoffe doch, Apple von Huba Buba, der schmeckt ja richtig toll. Oder von Wrigley's. Lass mal Apple gewesen sein, ja. Mhm. Könnte man Apple gewesen sein, alles klar. Apple schmeckt auch sehr gut, ist mal ein stylischer Kaugummi. okay, normaler Kaugummi. Dieses Verbrechen, dieser Einbruch, ja. Das machen natürlich mehrere Leute. Nein. Macht nur eine einzige Person. Das macht nur ein einziger. Und dieses Verbrechen beginnt damit, falsch, auf jeden Fall das, was wir darüber raten wollen, dass dieser Typ erstmal cool Kaugummi kaut, sich überlegt, jetzt habe ich dem Wachmann erstmal Abführmittel in seine Kaffeekanne reingetan und hänge einfach ein Poster davor. Vor irgendwas Wichtigem. Ich weiß, es gibt ein Nein, aber ich wollte eine Theorie zusammenstellen. Moment. Nee, kannst du die Fragen bitte einzeln fragen, dass ich auf jeden einzeln antworten kann? Der Typ kaut am Anfang einfach Kaugummi. Ja. So. Und direkt danach denke ich dem Wachmann, gebe ich ein Abführmittel. Ja. Ja. So, jetzt kommt noch das Poster. Das Poster ist für mich eine sehr, sehr wichtige Sache, weil ich nicht ganz weiß, wie... Es ist aber nicht der Film Inside Man, oder? Nein. Gut, ist klar. Ich hatte gerade bei Poster so eine Assoziation. Okay. Als der Wachmann dieses Abführmittel getrunken hat, da geht's ihm auch so richtig Flitzekacke. Ja. Er rennt aus der Position weg, die er gerade inne hat. Ja. Und er bewacht eine Bank, ein Tresor. Nein. Er ist in einem Museum. Ja. Ha. Sind wir bei Mission Impossible? Nein. Gut. Lass mich nur mal kurz reinfragen. Jetzt ist der Wachmann ja auf Klo gegangen, hat Flitzekacke, kennt man ja, wenn man mal wieder eine Tonne Pringles gegessen hat, aus meiner Vergangenheit, weiß ich das. Oder das ist keine gute Idee. Bitte? Oder Eukalyptusbonbons. Boah, fies. Oder wenn du so ganz viele nimmst, zwei Bonbons isst, dann hast du erstmal so eine hässliche Fresse, Geschmack im Mund und dann muss er noch kacken, wie blöde. Ja, auf jeden Fall. Schönes Thema übrigens. Der Wachmann geht auf Klo, ne, schnell weg, So, jetzt ist die Frage, jetzt haben wir ja da noch den Kaugummi. Mit dem Kaugummi bedeckt er irgendetwas, der Mann, der den Kaugummi kaut. Nein. Naja, was heißt bedeckt irgendetwas? Doch, das schon, aber das ist nicht das eigentliche Ziel. Also, geh mal von dem Bedecken weg. Okay. Der Kaugummi hat aber eine Funktion in dieser Sache und er kaut nicht einfach den Kaugummi. Der Wachmann geht in dem Museum weg, weil er Flitzekacke hat. Der Kaugummi könnte im Endeffekt vielleicht dafür da sein, irgendetwas sichtbar zu machen? Nein. Mit dem Kaugummi versucht er nicht irgendwas zu greifen, weil es ein sehr elastischer Kaugummi ist. Oh Gott, wer kennt nicht diese elastischen Kaugummis, die wie Spanngurte an LKWs gespannt werden? Nein, nein, okay. Also, aber das Bedecken könnte einigermaßen richtig sein, ist aber vielleicht falsch formuliert. Das bedeckt, ja, es würde dich jetzt in die Irre führen, wenn ich jetzt ja sagen würde. Ja, macht er mit dem Kaugummi Blasen? Macht er unterwegs, glaube ich, sogar mal, ja. Hat aber keine Funktion für sein Verbrechen. Keine Funktion. Es sieht einfach cool aus, der Typ. Sieht einfach mal cool aus. Ist voll cool. Das macht aber sogar schon, glaube ich, bevor der Wachmann Flitzekacke hat. Hat er schon Blasen gemacht. Hat er schon Blasen gemacht. Richtig cooler Typ. Quasi auf dem Weg dahin. So. Naja, schon klar. Ach, cool. Ist das geil. Das ist einfach so die geilste Einbruchsszene überhaupt. Somit. Geiler Typ auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, handelt es sich um das Ding, was er, du winkst wie ein Kolibri mit den Fingern und machst ein T-Zeichen, ist das jetzt hier Flaggenalphabet? Nee, du bist in Seenot gerade, machst Flitzekacke, hallo? Das bedeutet Auszeit, übrigens. weil man muss dich ja manchmal in deinem Redefluss stoppen. Ich glaube, wenn du wüsstest, wer das ist, der das macht. Ja, ich habe gerade, bei mir hat's Klick gemacht, glaub mir mal. Ist das die Mona Lisa, die er klaut? Nein, ist es nicht. Okay, aber es ist ein sehr wichtiges Gemälde. Ja. Es ist Mr. Bean? Ja. Gut, ne? Aber ich kann mich gar nicht mehr an die... Also es müsste doch der zweite Mr. Bean sein, oder? Nee, ist der erste. Der erste, okay. Ich kann mich überhaupt nicht mehr... Der erste Film, also der Kinofilm. Ja, war das, also Mr. Bean macht das selber mit dem Apfelmittel und dem Kaugummi und dem Poster. Ja, ich weiß, das Poster bringt er doch an, weil er doch irgendein Gemälde, ich dachte, das wäre der Mona Lisa gewesen, total verunstaltet hat. Was war das denn aber für ein Gemälde, weißt du das noch? Das war Whistler's Mom. Stiflers Mom hat ein Gemälde? Genau. Stiflers Mom, Mensch, gut. Das ist das Gemälde von Whistler's Mom. Also Whistler war der Künstler dann in dem Fall. Mhm. Und das soll ja in der Galerie da ausgestellt werden. Ja, so. Ja. Und, er ist praktisch als Koryphäe hier eingeladen worden. Und irgendwie niest er auf das Gemälde und will das abputzen und ja, richtig. Und wischt das wirklich so richtig das ekelhaft quasi ab, verunstaltet das Gemälde, macht es auch immer noch schlimmer statt besser und malt dann das Gesicht so mehr oder weniger mit dem Edding nach. So richtig schlecht. Ein geiler Film. Und wie heißt er denn, der Schauspieler, der andere, John Nichols, glaube ich, oder? Kann das sein? Weiß ich gerade nicht mehr. Der Gummibärchen von Ellie McBeal jedenfalls. Das kann sein, ja. Ich weiß aber echt nicht mehr. Der reagiert dann auch noch so herrlich, so, zeig es mir doch mal das Bild so. Das kann ja so schlimm nicht sein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann mich daran erinnern, dass dieses Gesicht wirklich total weggewischt war fast. Ne? Und jetzt will er ihm natürlich helfen. Und bricht halt nachts in das Museum ein und hat einen von diesen Postern praktisch, die ist so, also man hat auch die Merchandise-Schiene gefahren, volle Kanne, und hat halt in Originalgröße Poster von diesem Gemälde. Und da schnappt er sich eins und tauscht das dann halt bei dieser Aktion aus, indem er dann den Kaugummi auch noch außen als praktisch als Leim außen drauf klebt und da das Gemälde reinklebt. So war das. Ja, genau. Also deswegen, das Poster war sehr gut. Also ist ja klar. Genau, und dann macht er das noch mit Ei irgendwie auch eingerieben, damit es echt aussieht und alles und sowas. Ja. Wie Farbe. Also das endgeile Szene. Sowas von genial. Ich sag nur Mr. B. Mittelfinger. Ho, ho, ho, genau. Ho. Grüßen Sie. Das ist, also der Film war echt noch gut. Der zweite war dann eher so mäßig. Man hat ja so die alten Mr. Bean-Dinger immer in den Film mit drin. Ja. Aber der Film hatte dann nochmal seine ganz eigene Dynamik. Der erste. Ja, also der erste, den fand ich, glaube ich, auch ganz gut. An den zweiten kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern. Aber deswegen kam war dann nicht mehr ganz so doll. Aber wenn man das nur erzählt bekommt, dann hat man so wirklich das Gefühl, das könnte so ein Meisterdieb sein. Wenn man dann merkt, okay, ist Mr. Bean, dann ist das Gegenteil von Meisterdieb, den man im Kopf hat. Genau. Ja, also den Film hast du damit erraten, von daher ist das auch schon mal sehr gut. Ja. Ja, jetzt haben wir noch eine Viertelstunde. Ich würde sagen, ich entmiete die 13. Etage an der Stelle erstmal wieder. Okay. Und wir können da noch ein bisschen von unseren Programmpunkten reinbringen. Sehr gerne. Es war mir eine Ehre, bei diesem Spiel dabei gewesen sein zu dürfen. Ja, jetzt bin ich natürlich ein bisschen aus dem Konzept rausgebracht. Das war ja auch so dein Plan. Hast du irgendwas, was du noch gerne selber vorstellen willst? Nee, doch, ich habe ja jetzt genug Content gebracht. So, ich gehe jetzt schlafen. Tschüss. Ich nehme mir jetzt hier noch lecker Glühwein. Schön. Mach alleine weiter. Okay, ich hätte nur eine Sache noch. Ich glaube, nach Disney on Ice würde ich gerne einfach nur ganz kurz anreißen, was ich gerade zurzeit mache, weil mir das dann doch ein bisschen wichtig ist. Vielleicht kommt diese Folge ja auch noch irgendwann im Laufe dieses Novembers raus. Keine Sorge, ich werde dich jetzt auch nicht zu langweilen und zu nüllen damit, weil ich eh jeden Tag damit beschäftigt bin. Das ist nur, um zu zeigen, weil das mir eine Herzensangelegenheit ist. Ich mache gerade bei so einem Schreibwettbewerb mit, 50.000 Wörter in 30 Tagen. Und das geht den ganzen November lang so, nennt sich NaNoWriMo, also NaNoWriMo, ist also eine tolle Abkürzung, die man immer super gut mitbringen kann. Wenn man dann auch versucht, die Abkürzungen auszuerzählen, ist das immer sehr nett. Und da habe ich vor 3 Jahren schon mal mitgemacht. Und da habe ich den Roman, den ich bei mir auf dem YouTube-Channel schon mal vorgelesen habe, nämlich Schwarztal, geschrieben. Der hat dann so bis zur Hälfte der Wörter gereicht. Und habe mir dieses Jahr das wieder zum Ziel gesetzt, merke, wie das ein Jonglieren ist mit vielen Bällen. Arbeit, privat, Sport machen und dann noch 50.000 Wörter schreiben. Sport? Hm? Du machst Sport? Ich muss Sport machen, weil sonst habe ich arge Rückenschmerzen. Ich weiß, man sieht es mir gerade nicht an. Im Moment lasse ich es ein bisschen eher sacken, weil ich was krank war zwischendurch. Aber ich muss Sport machen, ja. Mhm. Weil eigentlich will ich für nächstes Jahr für bestimmte große Ereignisse dann auch noch in Anzüge reinpassen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Mhm. Ist ja hinsichtlich bekannt. Bin gerade, wenn ich heute, glaube ich, hier den Podcast mit dir fertig gemacht habe, werde ich versuchen, mein 10.000stes Wort zu schreiben. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Und dann fällt mir direkt wieder ein, ich muss ja noch 40.000 Wörter schreiben. Und es kotzt mich dann ein bisschen an. Ich schreibe also zurzeit ein... Ich weiß gar nicht, hast du irgendwas davon mitbekommen, Steffen? Oder, ja, ich habe so über deinen Kanal so ein bisschen mitbekommen zumindest. Okay. Ja, ich glaube, du bist ja einer der wenigen auch der Blog-Abonnenten. Du müsstest auch wahrscheinlich jetzt jeden Tag im Moment genervt werden mit E-Mails von mir. Ich schreibe einen kleinen Fantasy-Roman, in dem es vor allem um Orks geht. Die Idee habe ich seit 7-8 Jahren in meinem Kopf und die muss eigentlich endlich mal raus. Ich muss Platz machen für neuen Scheiß in meinem Kopf. Und würde sie gerne eigentlich fertig schreiben, habe alles so ein bisschen vor mir liegen. Ich habe die Charaktere, ich habe die Handlung, habe sonst alles und mache jeden Tag halt dementsprechend auch ein kleines Videotagebuch. Das sagt man jetzt zu Neudeutsch heute so ein Vlog. Mhm. Mache ich auch mal, um das so zu demonstrieren. Ich würde einfach den Leuten, die einfach mal Lust haben, kreativ tätig zu werden und einfach mal so eine harte Erfahrung mitzumachen, die sollen mal versuchen, 30 Tage lang insgesamt 50.000 Wörter fertig zu kriegen. Das fühlt sich so an wie so ein kleiner Marathon. Also wirklich Marathon laufen. Ich bin ja mal vor längerer Zeit bei so einem Unternehmensrennen mit dabei gewesen, 5 Kilometer. Und danach habe ich so Glücksgefühle gehabt. Ich war auch gleichzeitig so im Arsch. Es fühlte sich an wie Wadenkrampf, Glück, Wadenkrampf, Glück. Und so fühlt sich jetzt gerade hier im Moment eher so an wie Kopfkrampf, Glück, Kopfkrampf, Glück. Und ich würde mich freuen, wenn Leute da vorbeischauen, aber ich würde es auch anderen einfach gerne empfehlen. Wer Lust hat zu schreiben, ich meine, wenn ich richtig Erinnerung habe, hast du doch schon mal damals mit vielen Kollegen zusammen so ein Green Lantern Drehbuch geschrieben gehabt, ne? Hast du das selber geschrieben oder hat es ein anderer geschrieben und ihr habt die Idee zusammengetragen? Jeder hat was beigesteuert immer eigentlich. Okay. Ich glaube, das hat dann nochmal einer ins Reine geschrieben, auch so ein bisschen, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es gemacht hat. Ja. Okay, aber ihr habt es fertig geschrieben, ne? Oder also, ist das nie fertig? Das erste Jahr. Mhm. Okay, und ich glaube, es ist doch ein tolles Gefühl, oder wenn man einfach mal was fertig bekommen hat und dann auch noch, wenn es so viel ist, oder? Ja. Das stelle ich mir einfach toll vor, wenn ich einfach am Ende angekommen bin und sagen kann... Ja, das ist jetzt Ende. Mhm. Ich habe es jetzt erreicht. Und ich bin echt gespannt, wie das so wird. Und ich bin auch so blöd und veröffentliche direkt die Rohfassung. Und mir haben schon viele gesagt, Manchmal, da vergisst du einfach Wörter. Das ist typisch, wenn ich einfach so schnell schreiben muss und nicht kontrolliere. Und ja, aber im nächsten, wahrscheinlich im Weihnachtspodcast der Etage 13, weil immer wenn wir was ankündigen, funktioniert es dann nicht. Ich sag's trotzdem, werden wir wahrscheinlich, dann werde ich ja mal erzählen, wie es dann bis da, ob ich es geschafft habe. Oder ob ich einfach mich eingeschlossen habe den Rest des Jahres. Okay, sehr gut. Mal schauen. Ja. Also das wollte ich kurz nochmal erwähnen, das mache ich gerade zur Zeit, ja. Bin gespannt. Okay. Ob das so du bist klappt. Du bist der Host, mein Chef. Was kommt jetzt noch? Ja, normalerweise würde ich sagen, mach mal noch. Hast du noch ein Thema? Ich glaube, ich habe jetzt sehr lang geredet. Ich glaube, von der Viertelstunde ist nicht mehr viel übrig. Sollen wir die Podcast-Empfehlung machen? Genau, das können wir gerne noch machen. Okay, hast du eine? Ich müsste mal kurz mein Gehirn durchgehen. Ich müsste mal kurz meinen Podcatcher durch. Ja, du, dasselbe Spiel habe ich jetzt gerade auch. Dann empfehle ich doch einfach mal die Gästeliste Geisterbahn. Hm, sehr gut, ja. Kennst du? Ja. Ja, dann ist ja okay, dann brauchen wir da ja nicht weiter drüber reden. Nein, ja. Quatsch. prominentestes Mitglied dieses Podcasts dürfte sein Nils Bokelberg. Mhm. Seinerzeit vielen und uns im Alter bestimmt noch bekannt, so aus seiner Zeit bei Viva. Mhm. Ja, dann ist es so ein bisschen still um ihn geworden. Er ist jetzt immer mal so in so Panel-Shows drin zum Teil und ist aber auch relativ erfolgreich mit Shortcuts, einem YouTube-Kanal, in dem er zumindest angefangen hat, hatte der mit diesem YouTube-Kanal Kinofilme zu besprechen. Mhm. Ja. Und genau, mit der Gästeliste Geisterbahn setzt er sich jetzt noch mit zwei anderen, mit Donny O'Sullivan und wie heißt der andere gleich, also irgendwas mit Hermann, deswegen auch kurz Herm genannt, okay, zusammen und die sprechen halt so über Geschichten des Alltags, sage ich jetzt mal ganz einfach. Was ihnen so im Alltag passiert, das schreiben sich auf und merken sich halt so und besprechen das dann mehr oder weniger locker in der Sendung. Ist ein weiterer Plauder-Podcast, aber ein sehr angenehmer. Okay, ja. Habe ich jetzt auch schon ein, zwei Folgen gehört. Sehr nett und ich glaube, einer von denen ist jetzt mittlerweile, der Donny ist jetzt auch Mitglied bei den Rocket Beans, glaube ich, geworden. Ah, ja. Bin mal gespannt, wie das dann so wird. Es vergeht ja kein Podcast ohne Erwähnung von denen. Mhm. ich habe gerade mal nachgeguckt und habe es jetzt schon wieder vergessen. ich hatte gerade einen Podcast rausgesucht, genau, aber ich wollte in nächster Zeit mal nachgucken, was wir schon alles empfohlen haben, weil ich habe große Angst, dass ich mich wiederhole, das kann sehr schnell passieren und empfehle deswegen einfach nur mal, und wenn es jetzt das zweite Mal ist, dann überlege ich mir eine Strafe fürs nächste Mal. Müsste ich mit dir noch nicht überlegen. Was? Ja, du kannst dir gerne eine Strafe überlegen, aber ich würde mich jetzt auch selbst geißeln, wenn ich es müsste. Ich würde Last September in Monaco empfehlen, einen Podcast, bei dem Florentin Will mitmacht und der Changeman, und die gucken sich aus der 6. Staffel die 8. Folge von Royal Pants, eine Sendung, die ich nie gesehen habe, immer jede Woche dieselbe Folge an. 50 Mal wollen die das machen, haben das jetzt okay. Schon 25 Mal getan, also sie haben sich 25 Mal diese Folge angeguckt. Immer dieselbe. Zwischendurch immer dieselbe Folge. Ein sehr tolles Projekt. Ich habe zwischendurch überlegt, ob ich Last September in Monaco machen wollte, indem ich einfach 50 Mal diese erste Folge von deren Podcast höre, aber dazu bin ich noch nicht gekommen. Ich hätte so ein schönes Meta-Meta-Format gesehen. Die beiden würde ich empfehlen. Würde ich auch empfehlen, besucht mal deren Seite. Ich glaube, letztes Mal hatten die sich beschwert, dass so wenig Leute irgendwie Feedback oder sowas gegeben haben. Ich glaube, da freuen die beiden sich drüber. Mhm. Ist etwas, was so noch nicht allen bekannt ist. Und ja, ich werde mir die Folge, wenn die 50 Mal alles drüber besprochen haben, dann wollte ich mir diese Royal Pants Folge auch einfach mal angucken, weil es ist schon bescheuert. Man hört sich die ganze Zeit zwei Leute an, wie die über eine Folge sprechen, die ich gar nicht kenne. Und jede Woche habe ich das Gefühl, ich weiß vielleicht ein bisschen, worum es geht, aber vergesse das dann auch wieder. Und nächste Folge sprechen die gar nicht mehr drüber, weil die jetzt schon so fertig sind, dass sie immer und immer wieder dieselben Szenen sehen müssen, dass sie jetzt mittlerweile schon so Verdrängungstaktiken machen wie, ich habe die ganze Zeit in eine Ecke reingeguckt und in dieser einen Ecke ist Folgendes passiert und dieser Filmfehler. Also die haben es echt ein krasses Experiment, finde ich echt cool. Aha, klingt interessant, ja. Schon mal rein. Ja. Da ist Florentin Will im Gegensatz zum Podcast UFO auch ein bisschen ruhiger. Im Podcast UFO sind sie ja gerne mal ein bisschen was überdrehter und das kann man sich auch dann, wenn man was Ruhigeres haben will, auch gerne antun. Okay, gut. Das ist meine Empfehlung. Sehr schön. Ja, dann haben wir es heute mal kurz und knackig durchgezogen, würde ich sagen. Mhm. Mehr oder weniger. Und ich habe 1-0 gewonnen bei Black Stories. 1-1 eigentlich unentschieden. Das zweite habe ich ja nicht erreicht. Ein Remis. Eigentlich hätte man noch eine Runde ranhängen müssen, ne? Theoretisch. Aber gut. Bitte? Das nächste Mal hast du dann die Möglichkeit, die Episode zu covern. Wie gesagt, es ist jede Stelle möglich, wenn es 5 Minuten vorm Schluss ist. Aber ja, also die Möglichkeit besteht. Du kannst es auch so lange aufziehen, wie du willst, wie gesagt. Und ich finde das auch mal ein schönes Experiment, was wir hier mal reinbringen können, wenn einfach mal der eine so gar keine Ahnung hat. Ich meine, du hast es ja einfach schon mal ein paar Mal so gemacht, ja, einfach so, ja, ohne dass wir da irgendwelches Regelwerk dazu aufgestellt haben. Jetzt gibt es dazu ein Regelwerk. Das heißt, ich darf jetzt auch keine Überraschung mehr außerhalb dieses Regelwerks machen, wenn ich sie in Trello reinschreibe. Ja, nee, den würde ich tatsächlich dann immer spontan ziehen. Also den würde ich gar nicht reinschreiben. Also den, okay, klar, das Regelwerk lassen wir so stehen, aber ich würde den gar nicht in den Ablaufplan reinziehen, sondern ich würde den einfach so. Jetzt haben wir auch noch ein bisschen Meta-Gequatsche gemacht, damit die Hörer auch mal wissen, was sich so hinter den Kulissen funktioniert. Ja. Genau. Also das würde ich dann einfach als Überraschungspart immer bei den wiederkehrenden Themen oder irgendwas da lassen. Genau. Okay. Ja. Ansonsten, ja, war das mal wieder eine kurze, knackige Episode und ja, die nächste machen wir dann vielleicht ein bisschen länger. Vielleicht sehen wir uns ja live, mal gucken, ob das alles klappt. Und ansonsten, wie gesagt, die nächste wird dann die Weihnachtsepisode werden und da haben wir dann eben ein bisschen länger Zeit, glaube ich. Hoffe ich doch. Sei denn, du coverst sie. Vielleicht hatten wir jetzt hier typische Hektisch-Adventsfolge, so als würde man noch den Weihnachtseinkauf machen müssen. Ja. So fühlte sich das gerade so ein bisschen an. Scheiße, ich habe noch kein Geschenk und es sind nur noch 20 Tage. Ja, ja. Ja, so ungefähr war das heute. Nee, also es ist im Moment bei mir ein bisschen proppevoll alles, aber wie gesagt, sowas muss man auch mal zwischen reinschieben können noch, wenn es geht. Und von daher passt. Man bedankt sich, dass die Zuschauerschaft bedankt sich mit 5 iTunes-Sternchen, habe ich das Gefühl. Die Zuhörerschaft. Ja, okay. Dann sage ich mal vielen Dank an dich und vielen Dank an die Hörer fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Sie verlassen Etage 13. Sollten Sie außerhalb unseres Stockwerkes mit uns Kontakt aufnehmen wollen, besuchen Sie uns doch auf facebook.com die 13. Etage oder auf Twitter @die13etage. Alle weiteren Infos zum Podcast erhaltet ihr auf die13etage.de. Die 13. Etage ist eine Produktion von Steffen Liebschner und Bastian Richelzagen. Wir freuen uns über jeden Kommentar, Like oder Nachricht.